Es ist 9 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Die schwarz-gelbe Landesregierung will heute beim Thema Kinderbetreuung einen Schritt vorankommen. Der Nordrhein-Westfälische Landtag entscheidet über das Rettungspaket für Kitas. CDU und FDP wollen in den nächsten beiden Jahren zusätzlich 500 Millionen Euro investieren. Christine Langner, WDR aktuell. Mit dem Geld will die schwarz-gelbe Landesregierung Kitas unterstützen, deren Träger Finanzprobleme haben, um zu verhindern, dass Einrichtungen schließen müssen. Betroffen sind landesweit rund 9.600 Kitas. Das Geld soll zum Beispiel in aufgeschobene Gebäudesanierungen fließen oder in die Betreuung. Eine Stadt wie Köln zum Beispiel bekäme aus dem Rettungspaket rund 40 Millionen Euro. Schon jetzt zahlen die Kommunen in NRW jedes Jahr rund 200 Millionen Euro extra an Träger von Kindergärten. CDU, CSU, FDP und Grüne gehen mit immer noch massiven Differenzen in den Endspurt der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Vor der geplanten letzten Runde heute zeigten sich viele Beteiligte skeptisch. Dirk Rodenkirch, WDR Berlin. Es zieht ein Hurrikan auf über Jamaika, orakelte Wolfgang Kubicki nach der Sondierungsrunde. Er sei erschöpft und konsterniert, sagte der FDP-Mann, denn fast alles sei wieder streitig. Ob heute eine Einigung möglich sei, könne er nicht sagen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer meinte, er müsse sich die Wetterlage für Jamaika noch durch den Kopf gehen lassen. Groß weitergekommen sei man nicht. Heute müsse es einen ziemlichen Sprung nach vorne geben. Die Themen Migration, Finanzen, Verkehr und Klima werden die harten Klopper bleiben, so Scheuer. Fußballfans können sich nachher ab 10 Uhr erneut für Karten für die Spiele der Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland bewerben. In der ersten Phase hatte der Fußballverband FIFA mehr als 600.000 Tickets im Losverfahren verkauft. Markus Sambale, WDR Moskau. Angeboten werden Tickets für alle 64 WM-Spiele. Doch es gibt einen Haken. Bislang stehen nur die Termine fest, nicht aber wer gegen wen spielt. Ausgelost werden die WM-Gruppen nämlich erst in 2 Wochen. Die günstigste Karte für ein Gruppenspiel kostet $105. Die Preise gehen rauf bis $1.100 für die höchste Kategorie beim WM-Finale. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Im Fall des in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Uri Jalloh sind neue Details bekannt geworden. Das ARD-Magazin Monitor zitiert aus Ermittlungsakten, nach denen der Mann 2005 vermutlich getötet wurde. Zu diesem Schluss kämen mehrere Gutachter. Für die 700.000 Mitarbeiter in der Metallindustrie in Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Lohn und ein Recht auf kürzere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber sprechen von utopischen Vorstellungen. Tausende Menschen haben gestern Abend in der österreichischen Hauptstadt Wien mit einer Lichterkette gegen rechts demonstriert. Der Protest richtete sich gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. Nach der Parlamentswahl vor einem Monat zeichnet sich in Österreich eine Koalition aus der konservativen ÖVP und der FPÖ ab. WDR aktuell. Aus der Region. Autofahrer müssen sich nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen auf massive Behinderungen einstellen. Die Strecke ist zwischen der Raststätte Ratingen-Hösel und dem Kreuz Breitscheid in Richtung Oberhausen voll gesperrt. Peter Hild, WDR Düsseldorf. Wie es zu dem Massencrash kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit Dutzenden Einsatzkräften an der Unfallstelle. Sie sprechen aktuell von einem Toten, 2 Schwerverletzten und einer noch unklaren Zahl an weiteren Betroffenen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 11 Uhr dauern werden. Ob der Verkehr schon vorher einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann, ist noch offen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Noch kann es etwas Sonnenschein geben, später gestaltet sich der Tag dagegen eher trüb. Dazu kann aus dichten Wolken auch mal ein Schauer fallen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Siegen, Hamm und Erkrath können auf 10 Grad kommen. Morgen geht's in Sauerland und Eifel mit Regen los, später dann im ganzen Land mehr Sonne als Wolken und wieder ziemlich mild mit 8 bis 11 Grad. Das war WDR aktuell. Und jetzt die Staus. Hier ist WDR 4 und Bastian hat die Verkehrsinfos für Sie. Guten Morgen. Alles ab 8 Kilometern bei mir. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Lauenau und Garbsen. Ein Unfall, 10 Kilometer Stau, 3/4 Stunde dauert's. Die A3 war gerade Thema in Nachrichten. Köln Richtung Oberhausen. Die ist zwischen Kreuz Ratingen Ost und Kreuz Breitscheid nach einem Lastwagenunfall voraussichtlich noch ein paar Stunden lang gesperrt. Zurzeit 15 Kilometer Stau ab dem Kreuz Hilden. Bitte umfahren Sie das. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum West und Essen-Frillendorf, 8 Kilometer stockend, 1/4 Stunde. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Stürum und Essen-Zentrum, 10 Kilometer Stau, es gibt Bauarbeiten, eine Spur ist frei, dauert 1 Stunde. A44 Kassel Richtung Dortmund. Zwischen Unna Ost und Kreuz Dortmund-Unna 5 Kilometer Stau. Und im weiteren Verlauf gibt es nochmal 5 Kilometer Stau auf der B1. Insgesamt brauchen sie 20 Minuten. Halbe Stunde auf der A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Hahn Ost und Dreieck Düsseldorf Süd 9 Kilometer Stau. A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, zwischen Bettburg und Kreuzkerpen 8 Kilometer Stau. Es gibt da Bergungsarbeiten, dauert gut 20 Minuten länger. Und eine halbe Stunde mehr brauchen Sie auf der A555 Bonn Richtung Köln, zwischen Wesseling und Kreuzköln Süd 8 Kilometer Stau. WDR 4, mein Morgen. Mit Heike Knispel und Bastian Bender. Schönen guten Morgen und wir machen heute schlau. Zum Tag der Philosophie hören wir die Lebensweisheiten der WDR4-Hörer. Aber es ist auch noch Platz für Filmhelden wie den Onkel von Spider-Man. Vergiss niemals, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Es könnte auch so im Fitnessstudio ein Ohrerkenschwick stehen. Bender. WDR4, meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. my people, we're jamming on the party session. Oh Lord. Minuten nach 9. Halleluja. WDR 4 Promi Boulevard. Ja, und heute ist natürlich der Supertag für unsere Promi-Fachkraft Bastian Bender. Ja, denn es ist der Tag der Stars, der Sternchen, der Rehchen, die Bambi-Verleihung. Heute Abend in Berlin und da bekommt eine Ex-Gazelle des Laufstegs jetzt ein solches Reh. Ein Reh, ja, ein Bambi für Claudia Schiffer oder wie ihr großer Fan und Förderer Karl Lagerfeld immer sagte. Die Claudia ankam, da waren die so gelähmt, dass es eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis die Mädchen wieder richtig arbeiten können, weil die total von Claudia paralysiert oder gelähmt worden war. Ja, also diese paralysierende Claudia, also wichtig, Klo, nicht wie Klo, sondern wie Französisch, ne? Also Claudia Schiffer, kriegt auch ein goldenes Rehkitz in der Kategorie Fashion, Mode also. Ja, aber die war doch locker jetzt seit 10 Jahren auf keinem Laufsteg mehr zu sehen. Ja, aber egal. Unsere Claudia aus dem schönen Rheinberg am Niederrhein war auf über 1000 Covers zu sehen. Und so heißt es, sie sei in der Modewelt besonders innovativ gewesen. Weiß man denn noch von anderen Promis, die heute Abend mit so einem kleinen Goldreh nach Hause gehen werden? Ja, ein zartes Rehchen wird in der großen Eisenfaust von Wladimir Klitschko verschwinden. Er kriegt's natürlich in der Kategorie Sport. Und der chinesische Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei bekommt den Bambi in der Kategorie Courage, also Mut. Ich meine, der ist für seine kritische Kunst ja auch in den Knast gegangen. Also ich finde, bei ihm ist das wirklich angemessen. Total, dieses Bambi. Anders als, ich weiß nicht, da erinnern sich viele noch dran, vielleicht bei Tom Cruise, 2007 war das, die peinlichste Bambi-Entscheidung, als Tom Cruise den Courage Bambi bekommen hat, nämlich für die Darstellung des Hitler-Attentäters Graf von Stauffenberg im Kino. Also dafür, dass er diesen mutigen Mann gespielt hat. Mhm. Und Tom Cruise hat dann in seiner Dankesrede wirklich wortreich dargestellt, wie richtig und wichtig diese Bambi-Entscheidung war. Das war so peinlich und schier endlos. Ja, er ist halt Schauspieler, er spielt das, was man ihm sagt. Ne? Mhm. Das war sogar die bis jetzt längste Dankesrede damals in der Geschichte. 7 Minuten und 53 Sekunden hat Tom Cruise sich selbst und anderen gedankt. Die kürzeste Dankesrede kam dagegen vom Schauspieler Horst Buchholz und der hat einfach gesagt, danke. Ja, und wer heute vielleicht Bambi-Geschichte schreibt und heute Abend noch Grund hat, Danke zu sagen, darüber berichten wir morgen. Und vorher können wir es aber auch gucken. Die Bambi-Verleihung wird heute Abend 7:45 im Ersten übertragen. Mehr Promi-Nachrichten gibt es jetzt schon auf wdr4.de. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Diese Flöten klingen schon fast weihnachtlich. Und das geht jetzt ja auch ganz schnell, oder? In gut 38 Tagen ist Weihnachten. In 38 Tagen. Und ich muss Wunschzettel schreiben. Das Postamt des Christkinds hat jetzt aufgemacht in Engelskirchen im Bergischen Land. Mhm. Und die Weihnachtsbaumsaison, die läuft auch. Jeder dritte deutsche Baum kommt aus dem Sauerland. Die Produzenten da erwarten eine sehr gute Saison mit Bäumen in satten Farben und super ausgebildeter Nadelstruktur. Klingt wie aus einem Werbespot für Weihnachtsbäume. Ist auch so ähnlich. Ist nämlich gestern auf einer Pressekonferenz gesagt worden. Und die Deutschen kaufen kleinere Bäume, sagt Eberhard Hennecke. Weniger Protz, mehr Platz ist das Motto.

Oben steht ein Telefon, es lacht mich ständig an, voll Hohn. Es klingelt, klingelt aber nicht. 7 Bier, zu viel geraucht, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand, niemand sagt rauf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Oh, oh, oh, searching for a heart of gold. Wir haben bereits eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat angemahnt. Oh Mann, das würde ich jetzt echt gerne noch zu Ende hören, aber ich muss los. Schade. Das Beste aus allen ARD-Radioprogrammen und des Deutschlandradios in einer App. Überall und immer dann, wenn Sie gerade Zeit haben. Die neue ARD-Audiothek für Ihr Smartphone. Exklusive Hörspiele, spannende Dokus und die lustigste Comedy. Zum Beispiel Tankstelle Knosowski. Morgen. Och ne, geht's dir auch noch? Entdecken Sie ganz viel Neues und stellen Sie sich Ihre persönlichen Favoriten zusammen. Ab sofort kostenlos in Ihrem App Store. Die ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören. WDR aktuell. Um 9.30 Uhr mit Michaela Rensing. Guten Tag. Die Große Koalition in Niedersachsen steht. Ministerpräsident Weil von der SPD sagte in Hannover, jetzt stünden nur noch abschließende Korrekturarbeiten an. Die Spitzenpolitiker von SPD und CDU hatten seit Anfang vergangener Woche über die Bildung einer Großen Koalition verhandelt. In den Verhandlungen hatten sich die beiden Parteien unter anderem auf kostenfreie Kitas geeinigt. Die Zahl der Medizinstudienplätze soll steigen. Die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW will heute beim Thema Kinderbetreuung einen Schritt vorankommen. Der Landtag entscheidet über das Rettungspaket für Kitas. CDU und FDP wollen in den nächsten 2 Jahren zusätzlich 500 Millionen Euro investieren. Auf dem Neckar ist wieder ein Spezialschiff mit Atommüll unterwegs, zum 4. Mal in diesem Jahr. Es legte nach Angaben des Energiebetreibers NBW in der vergangenen Nacht am stillgelegten Atomkraftwerk Obrichheim ab. Ziel ist das Zwischenlager Neckar-Westheim in etwa 50 Kilometer Entfernung. Der Transport des Atommülls auf dem Fluss wird von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Atomkraftgegner hielten Mahnwachen entlang der Route ab. Im Großraum Mainz und Wiesbaden ist heute Morgen der Strom ausgefallen. Ursache war laut Polizei offenbar ein Brand in einem Umspannwerk. Alarmanlagen wurden ausgelöst, Ampeln fielen aus und vor allem in Mainz kam es zu Verkehrsbehinderungen. Das war WDR aktuell. Guten Donnerstag, kurz nach 9:30 und hier kommen die Staus mit Bastian ab 6 Kilometer bei WDR 4. Guten Morgen. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Westhofener Kreuz und Vollmerstein. 8 Kilometer stockender Verkehr, dauert etwa 20 Minuten länger hier. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Lauenau und Garbsen. 10 Kilometer stockend nach Bergungsarbeiten, halbe Stunde. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Ratingen Ost und Kreuz Breitscheid nach einem Lastwagenunfall voraussichtlich noch ein paar Stunden lang gesperrt. Zurzeit 10 Kilometer Stau ab dem Kreuz Hilden und bitte weichen Sie, wenn möglich, weiträumig aus. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Stürum und Essen-Zentrum. 8 Kilometer Stau, es ist eine Spur frei dort, ungefähr eine Stunde. A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Unna Ost und Kreuz Dortmund-Unna. 5 Kilometer Stau und weiter im Verlauf gibt es nochmal 5 Kilometer Stau auf der B1. Zeitverlust insgesamt mehr als 20 Minuten. A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Herborn West und Dillenburg. 6 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Es ist eine Spur frei, 20 Minuten dauert's. Dann eine halbe Stunde auf der A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Hahn Ost und Dreieck Düsseldorf Süd. 9 Kilometer Stau. Und A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Karst Nord und Büderich. 6 Kilometer Stau. Dauert gut 20 Minuten. Und damit gucken wir doch mal aufs Wetter. Wie viel Sonne gibt's denn heute? Nicht so viel. Also es gibt Stellen bei uns im Ruhrgebiet und Rheinland, da scheint sie nicht mal eine Stunde lang, die Sonne. Stattdessen Wolken, wenig Regen. Jetzt 5 Grad in Gevelsberg, 8 in Mahl, 9 in Geldern. Dann jetzt doch bitte mal einen Satz, der beginnt mit: Die Sonne scheint wieder länger am Freitag. Also morgen. Ja, die Sonne scheint wieder länger am Freitag. So, vorher kann es aber noch mal regnen. Und Samstag gibt es auch schon wieder neuen Regen. Und morgen streichen wir das Wort Regen aus dem Wortschatz, ja? Schönen guten Morgen. Heike Knispel und Bastian Bender hier. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Turn away from you. I see those looks you're sending me. Is this just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in up, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Well, I find your company to be something completely new to me. Now that I know you socially, obviously I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in up, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Turn away from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in up, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. WDR 4, meine Lieblingshits. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. WDR 4. Am Tag der Philosophie, den hat die UNESCO eingerichtet, nicht als Weltkulturerbe, aber um die Philosophie zu stärken. Ja, dabei hat sie in der Alltagsversion doch wirklich ihren festen Platz in unserem Leben. Das beweisen die vielen philosophischen Lebensweisheiten von unseren Hörern. Philosophischen Lebensweisheiten. Richtig. Wir haben zum Beispiel von Sabine Michels eine Mail bekommen und sie schreibt: Ich lebe nach dem Spruch, nimm das Leben nicht so ernst, es ist ja nicht von Dauer. Und das relativiert so manches Problem, schreibt sie. Ja, und angerufen haben auch viele WDR4-Hörer. Mein Name ist Karl-Reinhard Stahl, ich komme aus Lemgo und der Spruch, den ich habe, ist: Und handeln sollst du so, als hing von dir und deinem Leben das Schicksal ab der Dinge und die Verantwortung wäre dein. Diesen Spruch habe ich einmal von meinem Lehrer in den 60er Jahren in meinen Poesiealbum geschrieben bekommen und hat mich eigentlich so das ganze Leben begleitet. Hallo, ich bin Martina Peters und mein Leitspruch ist: Es gibt keine Probleme, nur Möglichkeiten, kreativ zu sein. Und dieser Satz begleitet mich eigentlich mein Leben lang. Ich bin Geschäftsführungsassistentin und muss täglich kreativ sein, aber auch im Privatleben. Mein Name ist Walter Hübkes, ich komme aus Mönchengladbach und mein Spruch ist: Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen. Was bedeutet, man muss die Sache einfach selber anfassen, von nichts kommt nämlich nichts. Boah, das war ja direkt ein Doppelspruch. Ja. Aber doppelt hält ja auch bekanntlich besser. WDR 4. Draußen tobt doch alles weiter. Auch wenn ich heute nicht mehr wär. Die Leute kaufen teure Dinge. Das Leben ist und bleibt unfair. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst. Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so herzlich. Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau, das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen. Wir trinken Wein an meinem Fenster, im Rauchschaum wie dem ganzen Zoo, und müssen beide wieder lachen. Irgendwie gehören wir doch dazu. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst. Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so herzeigt. Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Ob wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau, das ist dein Leben und du wirst nie verstehen. Denn das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst. Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so hell Zeit. Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau, das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen. Hier kommt ein WDR4-Lieblingshit aus den 70ern. Out on the windy, we Der Philosophie heute bei WDR 4 und wenn ich mir meinen Kollegen Bender mal so angucke, ganz ehrlich, sag mal, du siehst so aus mit der Zeit, juckt die Stirn ein bisschen von den ganzen schlauen Sprüchen heute früh. Ja, deshalb kommt hier was zum einfach nicht zu viel denken, einfach lächeln. WDR 4, Tankstelle Knosowski. Morgen, Frau Zange. Morgen! Ich glaube, du hast Ruhe im Eimer, Knosowski. Das sind bald 10, ne? Ja, nu. Ja, wie, ja, nu? Kommt da sowieso nie eine tanken. Morgen! Sag mal, was ist das denn jetzt? Sind wir hier auf Schalke? Entschuldigung, das ist aber kein Schalke-Trikot, das ist Italien. Ja, die kriegst du jetzt natürlich billig. Ja, sie italienisch. Was ist das denn? Schnick des Tages, Zigeuner-Lasagne Eitorf. Ah. Kein Wunder, dass die daneben treten, wenn die sowas essen. Knosowski, du kommst gleich auf die Bank. Also der Buffon, der ist mir leid am Tun, das muss ich sagen. Der soll doch froh sein, dass er nie mehr mit muss. Der ist ja bald 60. Hält aber immer noch wie ein Affe. Den hätte ich auch noch gehalten, Herr Schlotzauer. Du räumst das jetzt alles wieder ein, Herr Schlotzauer. Oh, der Frau Zange hat ja richtig italienisches Temperament. Ich würde jetzt den Ball flach halten, Herr Schlotzauer. Sonst erlebst du die nächste WM auch nicht mehr. Sei bloß froh, dass da einer am Kommen ist, du Eckfahne. Wer ist das denn? Das wird doch nicht etwa eine Kunde sein. Achtung, alle auf Position. Tag zusammen. Ich würde gern einmal mein Feuerzeug voll tanken. Ganz schön. Tankstelle Knosowski. Nur bei WDR 4. Nachts in Gronau. Warum kommt der größte Beatles-Fan aus Siegen? WDR 4, Expedition Lieblingshits. Hinter jedem Star steckt eine Geschichte aus Nordrhein-Westfalen. Und wir haben sie gefunden. Von Jimi Hendrix habe ich mir eine Gitarrenseite geben lassen. Und die habe ich natürlich heute noch im Archiv. Und dann kommen da diese Depeche Mode mit ihren Latexhemdchen und Lederhöschen. Expedition Lieblingshits. Jetzt täglich bei WDR 4. Und alle Folgen auch online auf wdr4.de. kurz vor 10 am Donnerstag, Tag der Philosophie. Und wie heißt es immer, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber der spätere Vogel kann länger schlafen. Darum jetzt gut ausgeschlafen, Steffi Schmitz. Genau, aber wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und deswegen bin ich jetzt auch hier. Hast du eigentlich so einen eigenen Spruch noch für dich? Also ich hatte mal so ein Stift geschenkt bekommen, da stand drauf, ich glaube, das ist von Kant, ich kann, weil ich will, was ich muss. Hm. Super Stift. Ist nicht schlecht, kann man mal drüber nachdenken, oder? Schreibst du mit dem besonders schlaue Sachen? Nee, steht irgendwo in der Ecke. Aber den Spruch habe ich mir gemerkt. Mehr schlau ist auch gleich bei dir nach 10, oder? Ja, klar. Ganz viel von unseren Hörern. Freue ich mich drauf. Steffi, gleich bei WDR 4. Und belief. Und einen habe ich noch. Hm? Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Ja, ich sag tschüss. Ich auch. Gleich nach 10, Smokey. Schönen Tag wünschen. Bender. Und Knispel. Bis morgen. Es ist 10 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Michaela Rensing. Guten Tag.